欢迎收听 Techlicher Apfel， 每日一苹果，德文老师原理我。 让我们来看看今天的对话吧。Guten Morgen, Lukas. Was möchtest du trinken? Guten Morgen, Lena. Ich würde gern einen Kaffee bestellen, vielleicht einen Cappuccino. Und du? Ich hätte gern einen Latte Macchiato und ein Stück leckeren Apfelkuchen dazu. Der Kuchen sieht wirklich gut aus. Ja, der leckere Kuchen sieht wirklich gut aus. Ich nehme auch ein Stück davon. Oder doch lieber das Croissant? Der Kuchen ist verführerischer. Ich glaube, der Apfelkuchen ist eine gute Wahl. Die Bedienung kommt schon. Guten Morgen, was darf es sein? Guten Morgen, ich hätte gern einen Latte Macchiato und ein Stück Apfelkuchen. Und für Sie? Ich hätte auch gern einen Cappuccino und dasselbe Stück Apfelkuchen. Kommt sofort. Dankeschön. Das ist ein schönes Café, nicht wahr? Ich denke an unseren Urlaub. Ja, sehr gemütlich. Die Atmosphäre ist wirklich angenehm. Woran denkst du denn? Ich denke an unseren Urlaub in den Bergen. Ah, das wird toll. Julian, 你觉得这段在咖啡厅点餐的对话怎么样？是不是很实用呢？ 非常棒。我们刚才在对话中练习了许多在德国咖啡厅会用到的句子和词汇。 没错，首先我们来看看卢卡斯说的这句 Ich würde gern einen Kaffee bestellen, vielleicht einen Cappuccino. 这里的 würde gern 就是我们今天要学的第一个语法点 Conjunctive 2, 也就是德语的第二虚拟式，用于表达礼貌的请求或愿望，意思是我想要 See ya. 对，欢迎莲诺说的Ich hätte gern einen Latte Macchiato. 这里的 hätte gern, 也是第二虚拟式，同样是我想要的要的意思，比直接说 Ich will, 听起来更客气，更礼貌。 这些都是在德国咖啡厅点餐是很常用的表达。我们也听到了一些点餐的词汇，像是 Der Kaffee, 咖啡 Der Cappuccino, 卡布奇诺 Der Latte Macchiato, 拿铁玛奇朵环球 Bestellen,点餐以及 das Stück 一块，例如 ein Stück Kuchen 一块蛋糕。 接下来，卢卡斯在对话中说 ：“Ja, der leckere Kuchen sieht wirklich gut aus。”注意到了吗 ？Kuchen 是阳性名词，定冠词是 der， 所以 lecker 这个形容词后面加了 变成 leckere 这就是我们今天的第二个语法点 ：Adjektivendungen nach bestimmten Artikeln。也就是定冠词后的形容词次位变化。在阳性诸哥的情况下，形容词次位通常会加上 e。 没错，如果没有定冠词或者用不定冠词，次位变化又会不一样。这部分需要多练习才能掌握。我们也听到了 lecker 美味的，含有卢卡斯犹豫不决时说的 verführerischer 意思是更诱人的。 然后莲诺提到了 die Bedienung kommt schon， 这里的 die Bedienung 就是服务员的意思。那在对话的后半段，莲诺说 ：“Ich denke an unseren Urlaub。”这里的 denke an 是一个很重要的动词片语 ，denken 是思考，它后面总是搭配解析词 on， 而且 on 后面会接第四个，这就是我们今天的第三个语法点 ：Verben mit festen Präpositionen。带固定接系词的动词，学习的预示遇到动词是要特别留意它是否带有固定的接系词，并且要记住接系词后面是接第三个还是第四个。 卢卡斯也问了 ，Woran denkst du denn？ 这里的 Woran 就是 an was 的缩写，用来询问动词 denken an 所知的对象，这也是一个很实用的疑问副词。 是的，像 denken an 这样的动词还有很多，例如 warten auf 等待 sich interessieren für 对感兴趣，这些都需要特别记忆。 最后我们也学习了几个形容词，像是 gemütlich 舒适的 die Atmosphäre 气氛，以及 angenehm 宜人的。所以卢卡斯说 die Atmosphäre ist wirklich angenehm， 就是气氛真的很宜人。 希望今天的咖啡厅的语学习对大家有帮助，下次再见。